Boten sind. Wenn dem Boss das zu Ohren kommt, kriegen wir alle Ärger.« »Dem käme nichts zu Ohren, wenn ein paar von euch es ihm nicht flüstern würden,« erwiderte Hopp wütend. Schon gut,« sagte Sam. »Mir reicht es. Mehr will ich davon nicht hören. Kein Willkommensgruß, kein Bier, kein Pfeifenkraut und dafür seitenweise Vorschriften und ein Umgangston wie bei den Orks. Ich hatte mir ein bisschen Ruhe erhofft, aber ich sehe, es steht uns noch einiges an Arbeit und Ärger bevor. Schlafen wir jetzt und vergessen wir es bis morgen früh.« Der Boss hatte anscheinend Mittel und Wege, Nachrichten einzuholen. Von der Brücke bis nach Beutels End waren es gut 40 Meilen. Aber jemand musste die Strecke in erstaunlich kurzer Zeit zurückgelegt haben. Frodo und seine Freunde sollten es bald merken. Sie hatten noch keine bestimmten Pläne gehabt, aber daran gedacht, zuerst nach Krickloch zu gehen und ein wenig auszuruhen. Nun aber, als sie sahen, wie die Dinge standen, beschlossen sie, gleich nach Hobbingen zu reiten. Also machten sie sich am nächsten Tag auf und trabten flott auf der Straße dahin. Der Wind hatte sich gelegt, aber der Himmel war grau. Das Land sah ziemlich trübsinnig und verlassen aus. Aber es war ja auch der 1. November, das hässliche Ende des Herbstes. Immer noch schienen ungewöhnlich viele Feuer zu brennen, und an vielen Stellen ringsum stiegen Rauchwolken auf. Eine besonders dicke sahen sie von Weitem in Richtung Waldende. Gegen Abend näherten sie sich Froschmoorstetten, einem Dorf direkt an der Straße, ungefähr 22 Meilen von der Brücke. Dort wollten sie übernachten. Der schwimmende Balken war ein gutes Gasthaus. Aber an der Ostseite des Dorfes stießen sie auf eine Schranke mit einem großen Schild »Kein Durchgang«. Dahinter stand ein ganzer Trupp Landbüttel, alle mit Stöcken in der Hand und Federn an der Mütze, die wichtigtuerisch und ängstlich zugleich aussahen. »Was soll das denn?« sagte Frodo, dem zum Lachen zumute war. »Das soll, was es soll, Herr Beutlin«, sagte der Hauptmann der Landbüttel, ein Zwei-Federn-Hobbit. »Sie sind verhaftet wegen Toraufbrechens, Abreißens amtlicher Anschläge, Tätlichkeiten gegen Torhüter, unbefugten Grenzübergangs und Eindringens in öffentliche Gebäude zum Zweck der Übernachtung und Bestechung von Wachtposten mit Lebensmitteln.« »Noch was?« sagte Frodo. »Das reicht für den Anfang«, sagte der Büttelhauptmann. »Ich kann noch einiges ergänzen, wenn Sie es interessiert«, sagte Sam. »Bossbeleidigung, Absichtserklärung, ihm in seine picklige Fresse zu hauen, Vermutung, dass Ihr Landbüttel ein Haufen Schwachköpfe seid.« »So, mein Herr, das genügt wohl. Auf Anordnung des Bosses kommen Sie jetzt ohne Aufsehen mit. Wir bringen Sie nach Wasserau und übergeben Sie den Großen im Dienst des Bosses. Und wenn er sich mit Ihrem Fall befasst, dann können Sie Gehör finden. Aber wenn Sie nicht länger als unbedingt nötig im Riegelloch bleiben wollen, dann machen Sie auch dort nicht zu viele Worte, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf.« Zum Befremden der Büttel brachen Frodo und seine Gefährten in schallendes Gelächter aus. »Stellen Sie sich nicht so blöd an«, sagte Frodo. »Ich gehe, wohin ich will und wann ich will. Zufällig habe ich jetzt in Beutels End etwas zu erledigen, aber wenn Sie darauf bestehen, ebenfalls dorthin zu gehen, so ist das Ihre Sache.« »Sehr gut, Herr Beutlin«, sagte der Hauptmann und schob die Schranke beiseite. »Aber vergessen Sie nicht, dass ich Sie festgenommen habe.« »Das vergesse ich Ihnen nie«, sagte Frodo. »Aber vielleicht verzeih ich's Ihnen.« »Nun will ich für heute nicht weiter und wäre Ihnen darum sehr verbunden, wenn Sie so freundlich sein wollten, mich zum schwimmenden Balken zu geleiten.« »Das kann ich nicht, Herr Beutlin. Das Gasthaus ist geschlossen. Am anderen Ende des Dorfes ist ein Landbüttelhaus. Da kann ich Sie hinbringen.« »Schön«, sagte Frodo. »Gehen Sie nur. Wir kommen nach.« Büttel durchgemustert, bis er einen fand, den er kannte. »He, komm mal her, Robin Kleinlöchner«, rief er. »Ich habe ein Wort mit dir zu reden.« Mit einem scheuen Blick zu seinem Hauptmann, der böse dreinschaute, aber nicht einzuschreiten wagte, blieb Kleinlöchner hinter den anderen Landbütteln zurück und ging neben Sam her, der von seinem Pony abgesessen war. »Hör mal, Robin«, sagte Sam, »du bist doch ein Junge aus Hobbingen. Und solltest zu viel Verstand haben, um hier dem Herrn Frodo aufzulauern und all sowas. Was soll das überhaupt heißen, dass das Gasthaus geschlossen ist?« »Die sind alle geschlossen«, sagte Robin. »Der Boss verträgt kein Bier.« Damit hat es jedenfalls angefangen. Aber ich denke mal, das ist jetzt alles für seine Menschen. Und er verträgt es auch nicht, dass Leute im Land herumlaufen. Wenn einer also irgendwo hin will oder muss, dann muss er erst aufs Büttelamt und eine Reisegenehmigung einholen. »Du solltest dich was schämen, dass du dich auf solchen Unfug einlässt«, sagte Sam. »Du hast doch früher selbst die Gasthäuser lieber von drinnen als von draußen gesehen. Du hast immer mal wieder reingeschaut, ob du im Dienst warst oder nicht.« »Und das täte ich auch heute noch, Sam, wenn ich könnte. Aber was soll ich denn machen? Du weißt doch, wie ich vor 7 Jahren zu den Bütteln gegangen bin, bevor das alles anfing. Ein Beruf, wo man auf dem Land herumlaufen konnte, Leute treffen, was Neues hören und immer wissen, wo es das beste Bier gibt. Aber jetzt? Alles ganz anders. Aber du kannst es doch sein lassen. Schmeiß doch die Büttelei hin, wenn das kein anständiger Beruf mehr ist, sagte Sam. Das ist verboten, sagte Robin. Wenn ich dieses Verboten noch öfter höre, sagte Sam, könnte ich fuchsteufelswild werden. »Hätte ich nichts dagegen«, sagte Robin und senkte die Stimme. »Wenn wir alle zusammen fuchsteufelswild würden, wäre vielleicht was zu machen. Aber da sind diese Menschen, Sam, die Großen, die der Boss überall hinschickt. Wenn einer von uns Kleinen für unsere Rechte eintritt, dann holen sie ihn und stecken ihn ins Riegelloch. Den alten Mehlkloß, den Bürgermeister Willi Weißfuß haben sie gleich als Ersten geholt und dann noch viele andere.« »Wird immer schlimmer in letzter Zeit. Sie schlagen sie jetzt oft.« »Warum arbeitest du dann für sie?« sagte Sam wütend. »Wer hat euch nach Froschmoorstetten geschickt?« »Niemand. Wir wohnen hier in der großen Landbüttelkaserne. Wir sind jetzt die erste Bereitschaft Ostviertel. Es gibt insgesamt schon einige 100 Landbüttel. Und sie brauchen immer noch mehr wegen all der neuen Vorschriften. Die meisten sind unfreiwillig dabei, aber nicht alle. Sogar bei uns im Auenland gibt es manch einen, der gern wichtig tut und sich in andere Leute Angelegenheiten einmischt. Und was noch schlimmer ist, es gibt einige wenige, die uns für den Boss und seine Menschen bespitzeln.« »Aha, auf die Weise habt ihr also über uns Nachricht bekommen.« »Stimmt. Eilpostsendungen sind für uns natürlich inzwischen verboten. Aber sie benutzen den alten Schnelldienst noch immer und unterhalten Eilboten an verschiedenen Stellen. Einer kam letzte Nacht aus Weißfurch mit einer Geheimmeldung. Und ein anderer hat sie von hier weitergebracht. Und heute Nachmittag kam dann eine Nachricht zurück mit der Anweisung, euch festzunehmen und nach Wasserau zu bringen, nicht gleich ins Riegelloch. Der Boss will euch anscheinend sofort sehen.« »Er wird es nicht mehr so eilig haben, wenn Herr Frodo erst mit ihm fertig ist«, sagte Sam. Die Kaserne in Froschmoorstetten war nicht gemütlicher als die Baracke der Brückenwache. Sie hatte nur ein Stockwerk, aber dieselben schmalen und eckigen Fenster und war aus hässlichen, blassen und schlecht vermauerten Backsteinen gebaut. Drinnen war es feucht, kalt und trostlos, und das Abendessen gab es auf einem langen, nackten Tisch, der seit Wochen nicht mehr abgewischt worden war. Das Essen hatte keine würdigere Tafel verdient. Die Reisenden waren froh, das ungastliche Haus bald wieder zu verlassen. Bis Wasserau waren es noch rund 18 Meilen, und sie brachen erst um 10 Uhr vormittags auf. Sie wären schon früher marschbereit gewesen, trödelten aber, weil es den Landbüttelhauptmann sichtlich ärgerte. Der Westwind hatte auf Nord gedreht, es wurde kälter, regnete aber nicht mehr. Es war ein ziemlich komischer Geleitzug, mit dem sie das Dorf verließen. Allerdings waren die wenigen Leute, die herauskamen, um die Reisenden in ihrem fremdländischen Aufputz zu begutachten, anscheinend im Zweifel, ob Lachen nicht verboten sei. Ein Dutzend Büttel waren als Eskorte für die Häftlinge abkommandiert. Aber Merry sorgte dafür, dass sie vorangingen, während Frodo und seine Freunde hinterdrein ritten. Merry, Pippin und Sam saßen bequem im Sattel, redeten, alberten und sangen, und die Büttel stapften voraus, bemüht, sich ein grimmiges und wichtiges Aussehen zu geben. Frodo jedoch war still und schien ziemlich trüben Gedanken nachzuhängen. Der letzte, an dem sie vorüberkamen, war ein rüstiger alter Mann, der eine Hecke beschnitt. »Nanu«, lästerte er, »wer hat da wohl wen festgenommen?« Sofort scherten zwei von den Bütteln aus und gingen auf ihn los. »Hauptmann«, sagte Mary, »rufen Sie die Leute sofort ins Glied zurück, sonst muss ich mich mit ihnen befassen.« Auf einen scharfen Zuruf des Hauptmanns kamen die beiden Hobbits murrend zurück. »So, vorwärts«, sagte Mary. Und von nun an sahen sie darauf, dass die Gangart ihrer Ponys die Büttel zum schärfsten Marschtempo, dessen sie eben noch fähig waren, antrieb. Die Sonne brach durch die Wolken, und trotz des kalten Windes kam die Eskorte bald ins Schnaufen und Schwitzen. Am Dreiviertelstein gaben die Büttel es auf. Sie hatten fast 14 Meilen zurückgelegt, mit nur einer Rast am Mittag. Es war nun 3 Uhr. Sie waren hungrig und fußkrank und konnten das Tempo nicht mehr durchhalten. »Gut, kommt nach, wie ihr könnt«, sagte Mary, »wir reiten weiter.« »Wiedersehen, Robin«, sagte Sam, »ich erwarte dich vor dem grünen Drachen, wenn du noch nicht vergessen hast, wo das ist. Vertrödle dich nicht unterwegs.« »Sie verstoßen gegen die Haftbestimmungen. Ist Ihnen das klar?« sagte der Hauptmann anklagend. »Und ich kann dafür nicht die Verantwortung übernehmen.« »Wir werden noch gegen viele Bestimmungen verstoßen, und Sie sollen nichts davon verantworten müssen«, sagte Pippin. »Viel Glück auf den Weg.« Und als die Sonne fern am westlichen Horizont auf die weißen Höhen herabzusinken begann, erreichten sie Wasserau an dem großen Teich. Und dort erlebten sie die erste wirklich peinliche Überraschung. Frodo und Sam waren hier zu Hause. Und nun merkten sie, dass ihnen die Gegend mehr am Herzen lag als jede andere auf der Welt. Viele Häuser, die sie gekannt hatten, waren nicht mehr da. Manche schienen niedergebrannt worden zu sein. Die freundliche Reihe der alten Hobbithöhlen in der Uferböschung an der Nordseite des Teichs war verlassen. Und die kleinen Gärten davor, die sich bis zum Wasser hinunterzogen, waren von Unkraut überwuchert. Noch schlimmer, eine ganze Reihe der hässlichen neuen Häuser nahm nun die Seite des Teichs ein, wo die Hobbinger Straße dicht am Ufer entlang führte. Früher hatten dort zu beiden Seiten Bäume gestanden. Sie waren sämtlich verschwunden. Und als sie die Straße nach Beutels End hinaufblickten, sahen sie mit Schaudern einen hohen Backsteinschornstein in einiger Entfernung. Schwarzer Qualm waberte daraus in den Abendhimmel. Sam war außer sich. »Ich reite gleich weiter, Herr Frodo«, rief er. »Ich muss sehen, was da los ist. Ich muss den Ohm suchen.« »Wir sollten erst herausfinden, was uns hier bevorsteht, Sam«, sagte Mary. »Ich denke, der Boss wird eine Bande Strauchdiebe bereithalten. Wir sollten lieber jemanden suchen, der uns sagen kann, wie die Lage hier ist.« Aber alle Häuser und Höhlen im Dorf Wasserau waren verschlossen, und niemand begrüßte sie. Sie wunderten sich, fanden aber bald den Grund heraus. Als sie zum grünen Drachen kamen, dem letzten Haus an der Straße nach Hobbingen, nun leblos und mit zerbrochenen Fensterscheiben, sahen sie zu ihrem Befremden ein halbes Dutzend große, ungeschlachter Menschen an der Hauswand lümmeln. Sie hatten Schielaugen und gelblich-fahle Gesichter. »Solche wie dieser Freund von Lutz Farnrich in Bree«, sagte Sam. »Solche habe ich in Isengard viele gesehen«, murmelte Mary. Die Strolche hatten Keulen in der Hand und Hörner am Gürtel. Sonst aber, so viel man sehen konnte, keine Waffen. Als die Reisenden heranritten, lösten sie sich von der Wand, traten auf die Straße und versperrten ihnen den Weg. »Was glaubt ihr denn, wo ihr hin wollt?« sagte der größte und widerlichste der Rotte. »Hier geht's für euch nicht weiter.« »Und wo sind denn die lieben Büttelchen?« »Die kommen schön hinterdrein«, sagte Mary, »sind vielleicht ein bisschen fußkrank. Wir haben versprochen, hier auf sie zu warten.« »Verdammt, was habe ich euch gesagt?« sagte der Strolch zu seinen Kumpanen. »Ich hab Scharker doch gesagt, auf diese kleinen Narren ist kein Verlass. Ein paar von unseren Jungs hätten hingeschickt werden sollen.« »Bitteschön, was hätte das für einen Unterschied gemacht?« sagte Mary. »An Straßenräuber sind wir in diesem Land nicht gewöhnt, aber wir wissen, wie man mit ihnen umgeht.« »Straßenräuber? So, so«, sagte der Mensch. »Wie redest du denn mit einer Amtsperson?« »Einen anderen Ton bitte ich mir aus. Oder wir bringen euch Manieren bei. Ihr Kleinen werdet zu frech.« »Verlasst euch nicht zu sehr auf dem Boss sein weiches Herz. Jetzt kommt Charka. und da wird er tun, was Sharker sagt.« »Und was wird er sagen?« sagte Frodo ganz ruhig. »Dieses Land will wachgerüttelt und auf Zack gebracht werden«, sagte der Strolch. »Und Sharker schafft das. Und notfalls mit Strenge, wenn ihr es im Guten nicht einseht. Ihr braucht einen schärferen Boss, und den kriegt ihr, ehe das Jahr um ist, wenn ihr noch mehr Scherereien macht. Dann könnt ihr was erleben, ihr kleines Rattenvolk.« »So, so. Es freut mich, eure Pläne kennenzulernen«, sagte Frodo. »Ich bin unterwegs zu einem Besuch bei Herrn Lotho, und ihn wird es auch interessieren, davon zu hören.« Der Mensch lachte. »Lotho, der weiß Bescheid. Mach dir nicht die Mühe. Der macht, was Sharker sagt. Denn wenn ein Boss nicht spurt, nehmen wir einen anderen, klar. Und wenn ihr Kleinen euch wo reindrängen wollt, wo ihr nichts zu suchen habt, dann können wir euch die Flausen austreiben, klar?« »Klar«, sagte Frodo, »so viel ist mir klar, dass die Zeit über euch hinweggeht und dass ihr nicht auf dem Laufenden seid. Seit ihr aus dem Süden fortgegangen seid, ist einiges geschehen. Für euch und alle anderen Strolche kommen schwere Zeiten. Der dunkle Turm ist gefallen, und in Gondor regiert wieder ein König. Isengard liegt in Trümmern, und euer erlauchter Führer streunt als Bettler durchs Land. Ich bin auf der Straße an ihm vorübergekommen. Über den Grünweg kommen jetzt die Boten des Königs geritten, und keine Rabauken aus Isengard.« Der Mensch sah ihn an und grinste. »Als Bettler. So, das ist ja das Neueste. Aber prahle nur, bis du platzt, du Würstchen. Aber das soll uns nicht hindern, in diesem fetten kleinen Ländchen zu leben, wo ihr lange genug gefaulenzt habt.« »Und die Boten des Königs?« Er schnalzte mit den Fingern vor Frodos Nase. »Nicht so viel gebe ich auf die. Wenn ich einen sehe, nehme ich ihn vielleicht zur Kenntnis.« Er dachte an das Feld von Cormallen, und hier stand ein scheeläugiger Strauchdieb und nannte den Ringträger ein Würstchen. Er schob seinen Mantel zurück und riss das Schwert aus der Scheide. Schimmernd in Gondors schwarz-silberner Rüstung ritt er auf den Kerl los. »Ich bin ein Bote des Königs«, sagte er, »und du redest mit einem Freund des Königs, einem der berühmtesten Helden aller Westlande. Du bist ein Strolch und ein Narr. Auf die Knie mit dir, hier auf der Straße. Bitte um Vergebung, oder du lernst diesen Trolltöter kennen.« Das Schwert blitzte in der untergehenden Sonne. Auch Merry und Sam zogen ihre Klingen und ritten Pippin zur Seite. Frodo aber rührte sich nicht. Die Strolche wichen zurück. Brehlender Bauern oder friedliebende Hobbits einzuschüchtern, darauf verstanden sie sich. Aber furchtlose Hobbits mit blanken Schwertern und entschlossenen Mienen, das war eine Überraschung. Und in den Stimmen dieser Unbekannten klang ein Ton an, den sie noch nie gehört hatten. Er machte sie fröstelnd vor Angst. »Fort«, sagte Merry, »wenn ihr dieses Dorf noch einmal belästigt, werdet ihr euch leid tun.« Die drei Hobbits ritten an und die Strolche nahmen Reißaus, rannten die Hobbinger Straße hinauf, doch im Rennen bliesen sie ihre Hörner. »Wir sind nicht zu früh heimgekehrt«, sagte Merry. »Keinen Tag zu früh, vielleicht sogar zu spät, wenigstens um Lotho zu retten«, sagte Frodo. »Ein elender Narr, aber er tut mir leid.« »Lotho retten? Warum das in aller Welt?«, sagte Pippin. »Ihm das Handwerk zulegen, würde ich sagen.« »Ich glaube, du hast die Lage nicht ganz begriffen, Pippin«, sagte Frodo. »Lotho wollte es nie so weit kommen lassen. Er ist ein übler Narr gewesen, und jetzt sitzt er selbst in der Falle. Die Spitzbuben haben die Oberhand. Sie sammeln ein, rauben und prügeln, regeln oder ruinieren alles nach ihrem Belieben, aber in seinem Namen. Bis jetzt noch in seinem Namen, aber nicht mehr lange. Ich vermute, er steckt jetzt als Gefangener in Beutels End und hat eine Höllenangst. Wir sollten versuchen, ihn zu retten.« »Ich glaube, ich höre nicht recht«, sagte Pippin. »Dass unsere Fahrt dieses Ende nehmen könnte, hätte ich zu allerletzt gedacht. Dass wir zu Hause im Auenland mit Halborks und Strauchdieben kämpfen müssen, um Lotho Pickel zu retten.« »Kämpfen«, sagte Frodo. »Nun ja, ich nehme an, das kann nötig werden. Aber denk daran, es dürfen keine Hobbits getötet werden. Nicht einmal solche, die zur anderen Seite übergegangen sind. wirklich übergegangen, meine ich, nicht nur aus Furcht gehorsam gegen die Befehle der Schufte. Kein Hobbit hat bis heute im Auenland einen anderen Hobbit mit Absicht getötet. Und das soll so bleiben. Und überhaupt soll niemand getötet werden, wenn es sich vermeiden lässt. Beherrscht euch bis zum letzten Moment. Lasst eure Wut und eure Hände nicht mit euch durchgehen. Aber wenn diese Strolche zu vielen sind, sagte Merry, wird es gewiss nicht ohne Kampf abgehen. Mit deiner Entrüstung und einer bekümmerten Miene allein, mein lieber Frodo, wirst du Lotho oder das Auenland nicht retten. Nein, sagte Pippin, es wird nicht so leicht sein, ihnen ein zweites Mal einen Schrecken einzujagen. Sie wurden überrumpelt. Ihr habt ihre Hörner gehört. Offenbar sind noch mehr von den Halunken in der Nähe. Sie werden viel mutiger auftreten, wenn sie zu vielen sind. Wir müssen dran denken, über Nacht irgendwo in Deckung zu gehen. Schließlich sind wir nur vier, wenn auch bewaffnet. »Ich habe eine Idee«, sagte Sam. »Gehen wir doch zum alten Tom Catoon am Ende der Südgasse. Er war immer ein wackerer Bursche. Und er hat einen Haufen Jungen, die alle Freunde von mir waren.« »Nein«, sagte Merry, »in Deckung gehen nützt nichts. Das ist genau das, was die Leute hier getan haben und was den Strolchen das Leben leicht macht. Dann greifen sie uns in Überzahl an, treiben uns in die Enge, verjagen uns oder räuchern uns aus. Nein, wir müssen sofort etwas tun.« »Aber was?« sagte Pippin. »Alarm schlagen«, sagte Merry. »Sofort. Das ganze Volk wecken und aufrütteln.« »Jeder im Auenland hasst diese Fremden, das sieht man doch. Jeder bis auf ein, zwei Schufte und ein paar Narren, die wichtig tun wollen, aber nicht begreifen, was wirklich gespielt wird. Doch die Auenländer haben so lange satt und zufrieden vor sich hingelebt, dass sie gar nicht mehr wissen, was unter solchen Umständen zu tun ist. Es fehlt nur ein Funke, und das Land steht in Flammen. Der Boss und seine Menschen wissen das sicher auch. Sie werden versuchen, den Funken schnell auszutreten. Wir haben nur sehr wenig Zeit. Sam, du kannst zu Katuns Gehöft flitzen, wenn du willst. Er ist der wichtigste Mann hier und der zuverlässigste. Los, ich werde gleich das Horn von Rohan blasen. Solch eine Musik haben sie noch nie. Auf Mitte. Dort bog Sam ab und galoppierte die Gasse nach Süden entlang, die zu Katuns Gehöft führte. Er war noch nicht weit gekommen, als er ein scharfes, helles Hornsignal zum Himmel aufsteigen hörte. Weithin schallte es über die Hügel und Felder, und so gebieterisch schien es jedermann herbeizurufen, dass Sam selber beinahe kehrt gemacht hätte. Sein Pony bäumte sich auf und wieherte. »Weiter, mein Guter, weiter«, rief er. »Ja, wir kommen gleich zurück.« Dann hörte er, wie Merry die Tonlage wechselte, und nun ließ der Hornruf von Bockland die Luft erzittern. »Erwachet! Erwachet! Feurio! Gefahr! Feinde! Erwachet! Feurio! Feinde! Erwachet!« Hinter Sam erhob sich ein Durcheinander von Stimmen, Türen wurden zugeschlagen und ein lautes Getöse brach los. Vor ihm sprangen Lichter in der Dämmerung auf, Hunde bellten, Füße trappelten. Und bevor er am Ende der Gasse war, kamen ihm der Bauer Catoon und drei seiner Jungen, Tom der Jüngere, Jolly und Nick, schon entgegengerannt. Sie hatten Äxte in den Händen und versperrten ihm den Weg. »Nein, das ist keiner von denen«, hörte Sam den Bauern sagen. »Das ist ein Hobbit, der Größe nach. Aber in einem verrückten Aufputz. Hey«, rief er, »wer sind Sie? Und was ist das für ein Lärm?« »Ich bin's, Sam Gamgee. Ich bin zurück.« Catoon trat dicht heran, um ihn im Dämmerlicht genau anzusehen. »So was«, rief er, »die Stimme kenne ich. Und das Gesicht ist nicht hässlicher geworden, als es war, Sam. Aber in dem Aufzug hätte ich dich auf der Straße nicht erkannt. Bist im Ausland gewesen, wie es scheint. Wir haben befürchtet, du seist tot.« »Nein, ganz lebendig«, sagte Sam, »ebenso wie Herr Frodo. Er ist da mit seinen Freunden. Sie rufen das Auenland auf. Wir werfen diese Strolche raus mitsamt ihrem Boss. Wir fangen gleich an.« »Gut so, gut«, rief der Bauer Catoon. »Endlich geht's los. Mich juckt es schon das ganze Jahr in den Fäusten. Aber die Leute wollten nicht mitmachen. Und ich musste ja auch an meine Frau und an Rosi denken. Die Strolche schrecken doch vor nichts zurück. Aber los, kommt, Jungs. Ganz Wasserau ist auf den Beinen, da dürfen wir nicht fehlen.« »Was ist mit Frau Catoon und mit Rosi?« sagte Sam. »Es wäre doch gefährlich, sie ganz allein zu lassen. Nips ist bei ihnen. Aber du kannst hingehen und ihm helfen, wenn dir danach ist«, sagte Bauer Catoon und grinste. Dann rannte er mit seinen Söhnen zum Dorf hin. Sam ritt weiter bis zum Haus. In der großen runden Tür, zu der eine Treppe aus dem weiten Hof hinaufführte, standen Frau Katun und ihre Tochter Rosi. Vor ihnen Nips, der nach einer Heugabel griff. »Ich bin's«, rief Sam, als er herabgetrabt kam. »Sam Gamgee, bitte gable mich nicht auf, Nips. Außerdem habe ich ein Panzerhemd an.« Er sprang aus dem Sattel und ging die Stufen hinauf. Sie sahen ihn schweigend an. »Guten Abend, Frau Katun«, sagte er. »Hallo, Rosi.« »Hallo, Sam«, sagte Rosi. »Wo bist du nur gewesen?« »Es hieß, du seist tot. Aber seit dem Frühjahr habe ich immer auf dich gewartet.« »Sehr eilig hast du es wohl nicht gehabt, wie?« »Stimmt vielleicht«, sagte Sam beschämt. »Aber jetzt habe ich's eilig. Wir rücken den Strolchen zu Leibe, und ich muss gleich...«